Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Ich hatte da mal eine Frage. Mit mir, Martin, und mit Sven. Ja, hallo, guten Tag. Hallo Sven, wie geht's dir? Gut. Gut, das klingt doch gut. Na gut, dann wollen wir mal anfangen. Meine Frage heute an dich ist, was gibt es eigentlich mehr, Fragen oder Antworten? Okay, schön. So ein bisschen setzt das natürlich ja auch schon bei der Problemstellung an, die letzte Woche verhandelt worden ist. Mhm. Also wenn wir davon ausgehen, dass sozusagen alle Fragen mit Ja oder Nein beantwortet werden könnten, und sozusagen diese Antworten sich wechselseitig ausschließen, also nur entweder Ja oder Nein möglich ist, dann würde die Anzahl der Antworten der Anzahl der Fragen entsprechen. Mhm. Weil natürlich jede Frage auf eine Antwort verweisen würde, die eindeutig wahr oder falsch wäre. Mhm. Oder Ja oder Nein wäre. Mhm. Wenn wir aber jetzt davon ausgehen, dass viele Fragen über so eine rein binäre Differenz zwischen Ja und Nein hinausweisen, dann würde ich sagen, dass es wahrscheinlich mehr Antworten als Fragen gibt, wohingegen natürlich das wieder eingefangen wird durch die Möglichkeit, dass die Antwort selbst eine Frage ist oder sozusagen eine neue Frage evoziert. Also wenn die Antwort selbst wieder der Ausgangspunkt für eine neue Frage ist, dann bewegen sich wahrscheinlich beide in den Bereich des Unzählbaren. Und dann wäre halt die Frage, nicht die dann, Antwort. Ob sie dann zueinander hin tendieren oder nicht. Also ist das nicht auch in der Mathematik so, dass zwei Parallelen sich im Unendlichen schneiden? Ich glaube, ja. Und dann wäre das quasi, könnte man das sozusagen analog übertragen und würde sagen, naja, also die Anzahl der Fragen und Antworten ist unzählbar, aber im Unendlichen schneiden sie sich. Mhm. Ja, also ich hatte mir bei der Frage überlegt, dass es im Prinzip nicht beantwortbar ist. Also außer man nimmt ganz viele Annahmen an, so wie du es jetzt eben gemacht hast. Und das finde ich eigentlich interessant, dass also eigentlich die Nicht-Antwort und die Nicht-Frage im Prinzip die eigentliche vielleicht Lösung dieses Paradoxes ist, wenn man so will. Also eigentlich kann man diese Frage nicht vernünftig stellen, weil man die Frage eigentlich nicht stellt, sondern man automatisch implizieren muss, um sie beantworten zu können, was man eigentlich, also man gibt im Prinzip mit der Frage ja schon die Antwort voraus. Also, aber das teilt ja sozusagen diese Frage mit eigentlich jeglicher wissenschaftlichen Fragestellung, dass sozusagen in dem Moment, wo ich in der Lage bin, dann eine eindeutige Frage als Frage zu stellen, ist in der Regel auch schon zumindest die Methode der Lösung der Frage mitgeliefert. Mhm. Also, ja. Dass da der Bereich der möglichen Fragen immer schon im Bereich der bearbeitbaren Fragen liegt, ist sozusagen jede Frage, die in diesem Feld liegt, auch beantwortbar. Und auch da wäre dann natürlich wieder die Frage, wo zieht man die Grenze zwischen den zulässigen und unzulässigen Fragen? Mhm. Also zum Beispiel, ja, also es ist ja, finde ich, auch so, dass das genau mit dem, also mit dem, oder anders gesagt, ich probiere mal nochmal, dass man, also das Interessante ist ja eigentlich, dass eine Antwort nichts weiter als die Frage ist, beziehungsweise andersrum. Das heißt also, wenn man sowieso davon ausgeht, dass es mindestens eine implizite Antwort in der Frage sowieso schon gibt, nämlich die der Akteur oder die Akteurin nämlich eigentlich hören will, auch wenn sie es vielleicht selber noch gar nicht weiß, aber die Plausibilität der impliziten Antwort, die in der Frage liegt, sozusagen, setzt eigentlich voraus, dass es mehr Antworten auf Fragen geben muss, weil selbst wenn man mehrere implizite Antworten in der Frage findet, gibt es mit Sicherheit mehr Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Das heißt, es ist nicht unbedingt nur eine Frage der zulässigen Fragen vielleicht, die dann immer noch mit dem Fragenden selber irgendwie zu tun haben, sondern auch sehr viel damit, was scheint dem Antwortenden denn plausibel? Mhm. Naja gut, also das führt zum einen zu dem Problem der Verständigung ganz allgemein. Also Jetzt verstehe ich denn die Frage, die der andere stellt, im Sinne dessen, wie er sie verstanden haben will? Mhm. Oder verstehe ich irgendwie was ganz anderes? Und dann eben genau auch das Problem, wie kann man eigentlich verstehen, synchronisieren? Oder beziehungsweise wie kann man sicherstellen, dass die Frage gleichermaßen verstanden wird? Zum anderen natürlich das ganze Feld sozusagen der Paraphrase auch. Also ist jede unterschiedliche Antwort wirklich eine unterschiedliche Antwort oder sind das nicht im Prinzip Paraphrasen einer Antwort? Also gibt es nicht vielleicht doch eben nur eine Antwort und die lässt sich nur in unterschiedlich möglichen Formen ausdrücken? Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere, also das sind ja alles im Prinzip selbst wieder Fragen, die gar nicht sozusagen in dem Sinne sich rational ableiten lassen, sondern wo man Setzungen machen muss. Mhm. Also man bewegt sich da in dem Bereich in eine Axiomatik. Also es geht dann vielmehr um die Metafrage der Fragen. Und mit Metafragen hat man ja immer das Problem, dass man dann ja noch eine Meta-Meta-Ebene einführen könnte, die dann wieder zu Meta-Meta-Fragen führen könnte. Aber ich meine, wir müssen uns ja zum Beispiel so darauf verständigen, dass das, was ich jetzt ausführe, überhaupt eine Antwort ist. Mhm. Weswegen das impliziert, dass deine Frage auch eine Frage war. Mhm. Und jetzt könnte man da sozusagen vielleicht sehr pragmatisch argumentieren, also wenn sich alle Beteiligten so verhalten, als wäre die Präposition, die geäußert wurde, eine Frage, dann ist sie eben genau deshalb performativ zur Frage geworden. Mhm. Auch wenn sie vielleicht gar nicht so gemeint war. Auch wenn sie so nicht gemeint war, auch wenn sie eigentlich den konventionellen Regeln für Fragen widerspricht, sondern einfach durch die Art und Weise des Umgangs und der Haltung zu der Präposition wird sie dann zur Frage. Also soweit ich mich erinnern kann, gibt es zum Beispiel auch zumindest in der Wittgensteinischen Logik gar keine Unterscheidung zwischen Frage und anderen Aussagen. Ach, tatsächlich? Also zumindest beim frühen Wittgenstein, weil sozusagen jede Präposition ja immer schon die Frage nach Wahrheit oder Falschheit ist. Mhm. Ist sozusagen die zusätzliche Kennzeichnung als Frage unnötig. Das denke ich mir nämlich manchmal auch, dass es eigentlich vielleicht gar keine Fragen gibt. Und das wäre ja auch eine interessante Antwort eigentlich, dass wenn man es genau nimmt und mal von dem grammatikalischen Konstrukt absieht, was uns als Frage präsentiert wird, sind es nämlich nachher alles auch nur noch Präpositionen, also irgendwelche Aussagen nachher eben, die mit denen man umgehen kann auf verschiedenste Arten und Weisen. Wie gesagt, die Grammatik, die deutsche Grammatik oder allgemein die Sprache legt halt bestimmte Regeln fest, wie man auf bestimmte Sachen wie antwortet. Und es gibt also einen gewissen eingeschränkten Bereich. Man kann allerdings auch mit einer Frage auf eine Frage antworten und so weiter. Das heißt, vielleicht ist die Frage, die ich gestellt habe, insofern gar nicht beantwortbar, als dass sie einen Unterschied macht, der überhaupt gar nicht existiert. Ja, aber da sind wir quasi wieder grundsätzlich in dem Bereich von Existenzaussagen oder Existenzinfragestellung. Also, wenn du sagst, es existieren keine Fragen, dann entsteht ja das Problem, dass man irgendwie nach so einer Entität sucht, die Frage ist. Mhm. Und dann schaut man irgendwie um und ich sehe Stühle, ich sehe Tische, ich sehe hier in dem Raum auch ganz viele Bücher, aber ich sehe sozusagen nichts, was Fragen ist. Mhm. Und dann würde man kommt man dahin, dass man dann sagt, naja, also vielleicht ist jetzt Sehen auch einfach nicht der richtige Sinn von Fragen. Mhm. Und dann könnte man sich die Frage stellen, kann ich Fragen riechen? Ich habe bisher vieles in meinem Leben gerochen und seit ich rauche nicht mehr so viel, aber eine Frage habe ich dann doch auch noch nicht gerochen. Mhm. Wenn wir jetzt die Sinne durchgehen würden, glaube ich aber schon, dass wir im Hören quasi doch etwas kennen, das Frage heißt. Und das ist nämlich eine ganz bestimmte Art und Weise der Betonung eines Satzes. Mhm. Und dann kommen wir nämlich in den Bereich sozusagen, naja, also wir Fragen existieren dann vielleicht nicht im Sinne eines sichtbaren, riechbaren, fühlbaren Bereichs, wohl aber sozusagen als eine Rhythmik der Äußerung. Also dann wäre, und klar, natürlich im sichtbaren Bereich existiert sie insofern, dass das Fragezeichen, das dann im Deutschen hinter den Satz gestellt wird, in anderen Sprachen, im Spanischen gibt es ja das umgedrehte Fragezeichen, das vorne im Satz steht, dass sozusagen diese Präposition nochmal als Frage kennzeichnet. Mhm. Jetzt, da könnte man jetzt natürlich die ganze Komplex aufwerfen, also geht die Schriftsprache der Lautsprache vorher oder sozusagen wie dort die zeitliche Abfolge ist. Mhm. Aber eine These wäre dann zu sagen, wir unterscheiden im phonetischen Sprachen von anderen Aussagen. Mhm. Und das Fragezeichen sozusagen ist der Versuch der Übersetzung dieser Rhythmik in eine Schriftsprache. Mhm. Und dann wäre natürlich die Frage, okay, jetzt haben wir also quasi, zeichnen sich Aussagen durch eine unterschiedliche phonetische Ausbildung aus und wir sind in gewisse Aussagen sind dann eben als Fragen gekennzeichnet, weil sie einen Verlauf haben, einen phonetischen Verlauf haben. Und aber also was bewirkt das anderes? Also die Frage ist dann ja die Frage, also wie verhält sich der andere zu Aussagen, die mit oder ohne dieser Rhythmik sozusagen geäußert werden? Ja, also vor allen Dingen daran anschließend könnte man eben auch fragen, was dann die Funktion der Frage ist, wenn sie also rein von auf der Ebene, auf der wir gerade eben unterwegs waren, also vielleicht mehr der logischen Ebene, mehr der Frage, welche Aufgabe sie rein als innerhalb eines logischen Konstrukts oder so weiter hat. Aber auf der sprachlichen Ebene könnte ich mir vorstellen, haben die Fragen in erster Linie was damit zu tun, dass sie Unsicherheiten aufdecken. Also Ungeklärtheiten vielleicht auch, aber in erster Linie eben Unsicherheiten. Wenn man nämlich fragt, dann ist man sich noch nicht sicher, dass es sich so oder so verhält. Und selbst eine Antwort, die mehr oder weniger dann damit umgeht, also irgendwie eine Synthese zum Beispiel herstellt oder sowas, ist immer eine sicherere Annahme als die Frage selbst. Doch wenn, wie gesagt, sie ja, also würde ich zumindest sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Aufgabe der Frage selbst Unsicherheit zu signalisieren ist. Zu signalisieren. Ja, also ich glaube, mit Sicherheit spielt neben dem inhaltlichen Aspekt der Frage, also dessen, was dann die Antwort ist, der soziale Aspekt eine große Rolle. Mhm. Also, dass das Fragen ja häufig auch eine gewisse Form von Autorität ausdrücken oder ein gewisses Verhältnis zum anderen, zu der anderen, wie das ausdrücken, dass in dem Moment, wo ich frage, die andere Person ja zumindest schon mal mit einem Wissen ausstatte, das mir selbst nicht zur Verfügung steht. Mhm. Und insofern erfüllt die Frage mit Sicherheit irgendwie auch den Aspekt, eine gewisse vielleicht Hierarchie oder Autorität in einer gewissen Situation aufrechtzuerhalten. Und wenn es nur für einen ganz kurzen Moment ist oder über einen längeren Zeitraum. Also gewisse Beziehungen zeichnen sich wahrscheinlich dadurch aus, dass kontinuierlich Fragen in die eine Richtung laufen und sozusagen Antworten aus der anderen Richtung wieder zurückfließen. Mhm. Andere Beziehungen sind da viel, viel, viel dynamischer, dass sozusagen Frage und Antwort wechseln und dass sozusagen auch sehr häufig, auch in Spielen ja eine ganz große Rolle trägt. Und die Frage ist natürlich, ob das immer auf eine Unsicherheit verweist. Also es gibt ironische Fragestellungen, die eigentlich sozusagen aus einer überheblichen Haltung gestellt werden. Und eine Frage kann ja auch eine Falle sein. Also würde ich sagen, es gibt Fragen, die durchaus erstmal überhaupt nur eine gewisse Unsicherheit zum Ausdruck bringen sollen. Aber ich würde die Frage jetzt nicht alleine auf diese Funktion beschränken wollen. Also es mag sein und es kann auch sozusagen der nettere Weg sein, mit anderen umzugehen, Gespräche mit Fragen zu beginnen oder sozusagen auch Gespräche immer wieder durch Fragen zu zersetzen, um diese Stellung zueinander immer wieder aufzubringen. Mhm. Aber Fragen sind so vielfältig oder die Funktion ist so vielfältig, dass ich, wie gesagt, auch glaube, dass es einen ganz anderen Einsatz von Fragen geben kann. Ja, wie bei uns jetzt zum Beispiel, dass man damit eigentlich ja nur ein Gespräch startet oder eine Art von Reflexionskette in Bewegung setzt, die also weder abgeschlossen sein muss, noch sonst irgendwie auf ein bestimmtes Ziel hinläuft nachher. Also auch wenn es vielleicht so vorkommen kann, dass man nachher tatsächlich zu einer Antwort kommt, zu einer zumindest, ist ja zumindest die Funktion innerhalb dieses Podcasts hier vor allen Dingen dass du improvisieren musst und also gucken musst, wie du das in das, was du schon weißt und was du machst, integrierst. Und dann dadurch wird es, glaube ich, interessant eben. Dafür könnten natürlich Fragen auch wieder gut sein. Ja, also ich sehe die Fragen, die mir hier gestellt werden, ja ganz häufig als sozusagen so eine Einladung, ein gewisses Wissen auch irgendwie, das man hat, überhaupt mal wieder in irgendeiner Form zu artikulieren. Also weil das häufiger sozusagen so ein Vergessen oder ein Unsichtbarwerden von Wissen gibt. Mhm. Und eine Frage kann jemanden dazu bringen, das, was er weiß, auch wieder explizit machen zu müssen. Mhm. Das kann man dann nur positiv oder negativ bewerten. Also bei Lacan zum Beispiel ist die Aufgabe der Philosophie ja quasi das Sklavenwissen in das transportfähige Herrenwissen zu transformieren. Mhm. Würde man sagen, das ist jetzt eher vielleicht negativ. Aber gerade wird grundsätzlich, glaube ich, schon ist die Frage, und ich meine deswegen auch die sokratische Methode, die viel auf Fragen, also gerade in der Philosophie, stimmt, ja, ist ja ein ganzes Spektrum sozusagen, oder ich würde sagen, eines der Wesensmerkmale der Philosophie ist eigentlich immer wieder das Infragestellen und das Fragen stellen. Mhm. Vor allen Dingen das Schöne natürlich an Fragen ist, dass immer, dass sie so einen Raum eröffnen, in dem auch sich sowas ereignen kann, also das Ereignis stattfindet, dass man irgendwas sagt, was man nicht sagen wollte, oder irgendwas sich auch zum, also wie sozusagen eine Oberfläche kommt, das irgendwie verborgen war, also dann dieser Moment des Entbergens, das glaube ich bei Heidegger ja ganz stark ist, den ich zwar nicht mag, aber ja, stimmt, der sagt das, ja. Und da geht es halt natürlich um ist Technik, also ist Wissenschaft, glaube ich, die Form des Entbergens, sondern auch mit Technik, also ich weiß auch nicht ganz genau, ich habe die Kehre schon länger nicht mehr gelesen. ja, ist ja auch. Aber also klar, Fragen so verstanden eröffnen erstmal einen Raum und eröffnen sozusagen einen Kommunikationsraum, ohne wir sozusagen diesen Raum, also ohne da direkt schon wieder Grenzen zu setzen. Ich meine, natürlich könntest du mir auch die Frage stellen, 1 plus 1 ist gleich, und dann wäre quasi das Gespräch sehr kurz, weil ich dann entweder 2 sage oder irgendwas anderes und du dich vielleicht mit einem Lachen bedankst, wenn ich was Falsches sage. Ja. So, aber das wäre jetzt irgendwie eher eine Frage, die gar nicht viel Raum lässt. Vielleicht muss man einen Unterschied auch zwischen offenen und geschlossenen Fragen machen. Also, obwohl man sagen muss, dass es eigentlich, wenn man so will, gar keine geschlossenen Fragen gibt, denke ich mir manchmal. Also selbst die Frage 1 plus 1 muss man ja nicht zwangsläufig mit 2 beantworten, sondern man kann sie auch beantworten, indem man sagt, das ist interessant. Also pragmatischerweise würde man mit 2 antworten, aber 3 minus 1 ist genauso richtig. Ja, also in unserer Gesprächssituation, die ja doch sehr antihierarchisch gestaltet ist, wo jetzt auch in dem Sinne keine richtigen und falschen Antworten gibt, wo meine Antworten nicht bewertet werden oder auch deine Fragen und deine Antworten auch nicht bewertet werden, magst du recht haben, dass es hier eigentlich keine Frage gibt, die in dem Sinne wirklich komplett geschlossen ist. Natürlich ist sie geschlossen durch die Sprache selbst und durch in dem Fall dann die deutsche Sprache, oder wie es, dass natürlich wie es alle Aussagen, die nicht Teil der deutschen Sprache sind, auch nicht mehr sozusagen zulässig sind. Aber natürlich gibt es eben Klausuren, es gibt Tests, es gibt also Mengen an Testverfahren, in denen aufgrund einer gewissen Hierarchie, die sozusagen den Rahmen für die Frage selber widersetzt, auch die Frage schließen. Also wenn ich eine Note kriegen muss und du fragst mich, ob ich was 1 plus 1 ist, dann, und ich will vielleicht auch eine gute Note haben, dann sage ich 2. Ja. Weil ich natürlich immer auch davon ausgehe, dass 1 plus 1 kann auch 1 sein. Wenn wir jetzt, also das ist immer dann dieses berühmte Beispiel, also wenn ich einen Tropfen habe und ich füge da noch einen Tropfen hinzu, dann ist es halt immer noch ein Tropfen, der ist nur ein bisschen größer als vorher. Also wenn man so dann ganz von der, also das ist so immer so ein Gegenbeispiel dafür, dass 1 plus 1 eben nicht immer 2 ist. Und ich meine, man könnte 1 plus 1 noch an so vielen Stellen versuchen zu dekonstruieren und so viele Spielereien damit wieder vollziehen, dass quasi die Wahrscheinlichkeit, dass ich 2 antworte, geringer werden würde. Nur hat, glaube ich, auch durch die schulische Ausbildung, die wir durchlaufen haben, die Frage 1 plus 1 ist gleich, legt ein gewünschtes Ergebnis nahe. Und das ist in manchen Momenten wahrscheinlich auch unproblematisch und in anderen nicht. Also ich denke auch, also hat man bei der Frage vielleicht wirklich mit viel Spaß noch drumherum sich sagen, Gedanken machen kann, diese Frage entfalten kann und ganz viele Möglichkeiten ausdenken kann, was man da noch antworten könnte. Mhm. Wäre jetzt vielleicht auf der anderen Seite, wenn du über die Straße laufen willst und da kommt ein Auto und du fragst mich, ob da ein Auto kommt, ist vielleicht gar nicht so lustig, wenn du dir die falsche Antwort zu geben. Also ja. Von daher sind Fragen ja auch immer eingebettet wieder in Kontexte, in Situationen und natürlich wie immer, das ist ja mein Pathos sozusagen, dass wir möglichst in einer Welt leben sollten, die das Spielerische an der Frage immer offen halten. Also quasi möglichst Räume schaffen, in denen jede Frage dazu einlädt, sie zu verstehen, über sie zu sprechen, sie selbst wieder zu begreifen, sie immer wieder umzuformen und viele unterschiedliche Möglichkeiten der Antwort durchzuspielen. So, und dann wollte ich noch auf eine andere Sache eingehen, die auch mit Fragen und Antworten zu tun hat, und zwar, wie gefährlich sind Fragen eigentlich für den Menschen und in welchen Zusammenhängen? Also ich lasse dich erst beantworten und antworten und dann sage ich, was ich damit genau meine. Gut, also gefährlich, wir hatten das ja, ich habe das ja gerade eben schon mal erwähnt, also es gibt einfach Situationen, in denen du dich darauf verlässt, dass ich eine Antwort gebe, die dich nicht in Gefahren bringt. Und wenn ich dir dort dann eine falsche Antwort gebe, dann gerätst du in Gefahr. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit gefährlicher Fragen oder gefährlicher Antworten. Eine andere Möglichkeit gefährlicher Fragen und Antworten ist natürlich immer die Abwägung der Ehrlichkeit. Also gehen wir davon aus, dass, also jetzt fast schon materiell gesprochen, ist das eine Frage oder eine Antwort auf eine Frage irgendwie was erzeugt, was man jetzt dann mit Informationen bezeichnen könnte, und du erhältst plötzlich eine Information über mich, und jetzt ist natürlich in dem Moment verliere ich wieder die Möglichkeit der Kontrolle über diese Informationen, die ich dir gegeben habe. Mhm. Und jetzt hängt es natürlich, also kannst du mit der Information, die du erhalten hast, selber wieder strategisch umgehen und könntest in dem Sinne, wie es mir Probleme bereiten, wenn ich jetzt irgendwie ein Geheimnis von mir verrate, das niemand wissen darf oder niemand wissen soll, und du aus welchen Gründen auch immer dann dieses Geheimnis verrätst, und das hat dann Konsequenzen von, man verliert seinen Job, man wird die Freundin verlässt einen oder, oder der Freund oder was auch immer. Also ich meine, es gibt ja dann viel. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen, ja, und die Katze läuft einem davon. Und, meine Wohnung wird ausgeräumt. Also es gibt, glaube ich, diesen ganzen Bereich des Privaten, und die Informationen über das Privaten sind sozusagen in einem öffentlichen Raum immer gefährlich irgendwie. Also ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz gute Unterscheidung. Also wo man dann immer auch gucken muss, sind Fragen jetzt private Fragen, öffentliche Fragen, um welche Form des Wissens geht es hier? Also natürlich gibt es aber auch jetzt nicht private Fragen, die auch gefährlich sind. Also bei Norbert Wiener wird halt auch in einem Kapitel das Problem der Geheimhaltung. Also die gefährliche Frage zielt ja, also zumindest ein Moment der gefährlichen Frage zielt ja immer auf das Geheimnis. Und dann, gut, gerade eben habe ich von privaten Geheimnissen gesprochen, aber es gibt auch ökonomische Geheimnisse, wissenschaftliche Geheimnisse, politische Geheimnisse. Die Frage, es ist ja auch momentan, glaube ich, oder jetzt weiß nicht mehr, ob das so aktuell ist, aber dieser ganze Diskurs über Geheimhaltung, es scheint auf eine gewisse Art und Weise ein sehr konstantes Problem in der Geschichte zu sein. Also bei Machiavellis Der Fürst wird das ja schon verhandelt und eben wieder auf die Tagesordnung mit WikiLeaks und diesen ganzen Whistleblower-Geschichten, wo eben genau diese Frage auch gestellt wird. Also ist es nicht gefährlich, dem Feind Informationen zur Verfügung zu stellen, die er anders nicht hätte und die er letztlich entweder im Kontext von Propaganda, aber auch sozusagen ganz militärisch, strategisch gegen einen verwenden kann? Hm. Also die Idee zu dieser Frage bei mir war jetzt vor allen Dingen auch, im Prinzip sind wir dabei ja auch, dass es erstmal unterschiedliche Arten von Fragen gibt, die je nach Situation, also je nach gesellschaftlicher oder auch privater Situation, ganz viele Probleme machen kann. Und was mir aufgefallen ist, ist, umso mehr möglich ist, also umso mehr, und da kommen wir im Prinzip auch gut anschließen an das, was wir jetzt in der ersten Runde hatten, umso größer der Raum ist für alle Fragen und alle Antworten, umso besser geht es der Gesellschaft, umso demokratischer ist sie eigentlich. Also ich fand das einen ganz guten Indikator für Unterdrückung im Prinzip. Und also sobald man etwas nicht mehr sagen kann, weil man Angst haben muss vor Konsequenzen, lebt man wahrscheinlich in einer Welt, die insgesamt weniger zulässt und damit auch weniger Handlungsspielräume einfach hat. Mhm. Und im Prinzip fand ich das ganz interessant, was du gerade sagtest, dass du super schnell im Prinzip auf die Geheimnisse eingegangen bist. Aber was man auch fragen kann, in diesen Zusammenhängen noch, wir können aber gerne auch noch über Geheimnisse dann weiterreden, ist nämlich, wie ist es eigentlich zu verstehen, dass bestimmte Fragen ganz viele, ganz viele Polemiken nach sich ziehen. Also das kann man auf der einen Seite zum Beispiel gut zeigen am Beispiel der Gender-Problematik, wo sehr viele Leute sehr unsicher sind und mit hanebüchenen Argumenten dagegen halten, wo man sich fragt, warum? Es geht ja erstmal nur grundsätzlich darum zu fragen, ist Geschlecht etwas, was sozial kreiert wurde oder eben nicht? Also kreiert ist nicht das richtige Wort, konstruiert wurde oder eben nicht. Und das deutet, glaube ich, auch darauf hin, dass diese Fragen unter Umständen gefährlich sein können. Ob man das jetzt unbedingt in einer Harley-Davidson, ohne jetzt hier Stereotypen rausholen zu wollen unbedingt, aber wegen irgendetwas braucht man ja, worauf man das machen kann, sagen würde, ob man das im Fußballstadion machen würde, wahrscheinlich eher nicht. Da redet man wahrscheinlich eher seltener über Geschlecht und über die soziale Konstruktion von diesem. Das hängt natürlich ab, in welches Stadion man geht und zu welchem Verein. Es gibt da durchaus auch Vereine, die sich sehr engagiert, sozusagen auch gerade mit diesen Themenstellungen auseinandersetzen. Das ist ja auch gut und wünschenswert. Mhm. Ich glaube, wir sozusagen die zwei Eckpunkte dieses problematischen Verhältnis zu Fragen und sich sozusagen in Probleme damit hinein manövrieren, ist zum einen Angst und Konkurrenz. Mhm. Also solange wir in Verhältnissen leben, die uns immer wieder auch eine gewisse Konkurrenzsituation aufzwingen, ist natürlich ist rational, die eigene Position möglichst stabil, sicher und reichhaltig zu halten. Mhm. Das heißt, jede Form der Unsicherheit und der Unwissenheit schwächt die eigene Position. Mhm. Und destabilisiert auch eben genau diese Momente der Autorität und der Hierarchie, die ja auch schon erwähnt worden sind. Das heißt, in gewissen Kontexten zum Beispiel Gender-Problematiken anzusprechen, konfrontiert die Leute, die sich in diesem Feld eigentlich sicher fühlen, damit, dass diese Sicherheit, die sie bisher dort empfunden haben, auf dem Ausschluss gewisser Fragen beruht. Also gewisse Fragen dürfen nicht gestellt werden, und weil diese Fragen nicht gestellt werden, kennen die Leute, die dann sich in diesem Feld bewegen, die Antworten für alle anderen Fragen, die möglich sind. In dem Moment, wo jetzt eine Frage sozusagen eindringt in diesen Bereich, destabilisiert sich genau diese Sicherheit, die dort ist. Und das ist natürlich verbunden dann mit Angst und Angst vor sozialem Abstieg. Und deswegen wird diese Angst häufig dann begleitet von eben unnötigen Reaktionen bezüglich des Fragenden. Also dass der dann plötzlich diskreditiert wird. Also dass man Leuten, die sich zum Beispiel gegen Homophobie stellen und die Frage nach Homophobie stellen, zwangsläufig unterstellt, dass sie selber sozusagen homosexuell sein müssen, weil sie sich anders ja nicht für das Thema interessieren müssen. Denn es gibt halt einen ganzen, glaube ich, das ganze Spektrum an Abwehrmechanismen, eben um die eigene Situation und die eigene Position möglichst stabil zu halten. Mhm. Und eine Frage ist eben immer auch destabilisierend. Ja. Und diese destabilisierende Funktion der Frage, die ja eben in ganz vielen Bereichen überhaupt nur positiv zu bewerten ist, weil sie nämlich verkrustete Strukturen aufbricht, weil sie Dynamiken in Gang setzt, weil sie ermöglicht, dass Leute miteinander sich auf einer anderen Ebene austauschen, mhm. Ist in anderen Bereichen dann für eben etablierte Kräfte eine Bedrohung. Und genau diese Bedrohung für das Etablierte ist, glaube ich, auch das, was du das ganz schön irgendwie verknüpfst mit der Frage, wie liberal, frei, freiheitlich ist eigentlich eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die quasi einen Grundbestand an menschlichen Werten und menschlichem Umgang gesichert hat, kann gar nicht in so einem Ausmaße destabilisiert werden, dass es wirklich zu Existenzängsten führt. Mhm. Was dann ja auch, und das ist dann ja auch wahrscheinlich erstmal ziemlich unabhängig von dem politischen System, das jetzt in einer Gesellschaft etabliert ist, sondern wirklich eher von der Frage so, wie gehen die Menschen miteinander um, worauf vor allen Dingen auch, worauf gründet sich Autorität? Also ich denke, in Deutschland hat man manchmal ein ziemlich komisches Verständnis davon, was Autorität ist, weil Autorität häufig an Zertifikate geknüpft ist, häufig an rituelle und symbolische Ordnung geknüpft ist. Also dann ist der Polizist plötzlich eine Autorität, ganz egal, was das für ein Mensch ist und ganz egal, was der eigentlich gemacht hat und ganz egal, was er weiß, sondern einfach nur deshalb, weil er diese Uniform trägt. Also man hat so das Gefühl, in Deutschland kann man Autorität mit sich rumtragen. Wohingegen jetzt kurz for the record, wir müssen kurz Pause machen. Augenblick. Bis gleich. Jetzt nehmen wir auf. Dass man in Deutschland häufig das Gefühl hat, dass man Autorität so mit sich rumtragen kann. Und dass man die dann auch ein für alle Mal bis in den Tod mit sich rumträgt. Das wahrscheinlich auch geknüpft ist an so institutionelle Einrichtungen wie Beamtenstatus. Da sind wir sehr groß in Deutschland mit, das stimmt. Ja, und ich glaube aber, dass ein gewisses anderes Verständnis von Autorität, nämlich eine Autorität, die sich sozusagen wirklich an der Sache beweist, auch es ermöglicht, es anders miteinander umzugehen. Also das hat dann auch wieder mit Erfahrung zu tun. Also ich kann jemanden, der eine Sache 20 Jahre lang gemacht hat, durchaus in genau diesem Sektor auch, also das ist dann auch sehr partielle Autoritätsvorstellungen, also es geht dann nicht mehr darum, ein Mensch ist eine Autorität oder er ist es nicht, sondern er kann es dann in einem ganz speziellen Bereich sein. Und dann, wenn ich meine Wand streichen will und ich treffe jemanden, der Maler und Lackierer ist, dann ist es sozusagen vollkommen egal, was ich in meinem Leben gemacht habe, sondern die Frage, also die Wahrscheinlichkeit, dass er mir Tipps geben kann, die ich dann auch annehme und sagen umsetze, ist total hoch, weil einfach quasi aus dem, was er tut, sich eine gewisse Autorität in einem gewissen Tun ergibt. Ja. Und diese Autorität anzuerkennen, heißt nicht, dass ich sozusagen alles andere, was er sagt, in allen anderen Bereichen gleichermaßen für bare Münze nehmen kann. Das erhöht natürlich irgendwie so auch das Moment der Komplexität. Und ich denke, wenn wir sozusagen diese Vorstellung von Autorität eher, wir sagen, akzeptieren, dass es eben partielle Autoritäten gibt, dann würden auch die Situationen eben vielleicht auch im Motorradclub sozusagen nicht so dramatisch sein, weil wir die Frage danach, ob Geschlecht konstruiert ist oder nicht, sehen eben niemanden, absprechen würde, dass er sich mit Motorrad dann trotzdem gut auskennt. Naja, klar. Ja. Und vor allen Dingen wäre das ja auch quasi, würde das ja selber das Problem insofern entschärfen, dass die Mitgliedschaft am Motorradclub an vielleicht Wissen über Motorräder geknüpft ist. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich genderunspezifisch. Also ich glaube, genau, jeder darf sich damit beschäftigen. Jeder Mensch darf sich mit Motorrädern auseinandersetzen und darf sich Wissen über Motorräder aneignen. Und irgendwann wird er eben nach einer gewissen Zeit ist die Schwelle überschreiten, dass er ein Experte für Motorräder ist. Und das wäre sozusagen auch quasi der ganz deutliche Beweis dafür, dass Motorräder keine männliche Sache sind. Ja. Und ich denke, genau, also nochmal vielleicht kurz zusammengefasst, glaube ich, dass der Begriff der Autorität in Deutschland ein komisches Verständnis davon hervorruft, was Autorität sein könnte und was sie sein sollte. Dass eben in einer Konkurrenzsituation, die eben auch immer auf so eine ganze Autorität abzielt, dazu führt, dass Leute sich in ihrer Autorität, während sie nicht mal in ihrer partiellen Autorität angegriffen werden, sich sozusagen als Gesamtautorität begreifen, dann aber in ihrem Gefühl als Gesamtautorität angegriffen werden und das dann zu völlig überzogenen Abwehrreaktionen führt, die häufig auch selbst wieder verletzend sind und die Leute meist auch, wenn man ganz ehrlich ist, ja in ein noch schlechteres Licht rückt, als es die Frage hätte jemals tun können. Also das ist ja das. Meistens kreditieren sich die Leute durch die Form, in der sie die Frage abwehren, noch viel mehr, als dass sie einfach ihre Unwissenheit zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das ist auch eben auch genau das Problem, dass viele Leute ein ganz starkes Problem damit haben, Nein zu sagen oder Unwissenheit sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Was wahrscheinlich, also da würde ich ja sagen, das liegt aber auch natürlich an so einer schulischen Erziehung, die in der Klausur das eben auch nicht zulässt, dass ich auf eine Frage dann antworte, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Oder ich habe mir jetzt keine Gedanken dazu gemacht, sondern dass diese Situation, dass eine Frage, die ich nicht beantwortete, meinen Status oder meine Note verschlechtert, ich glaube, das tradiert sich so ein bisschen im Verhalten des Einzelnen und führt eben dazu, dass viele Leute eher Unsinn erzählen, als dass sie sagen, dass sie irgendwas nicht wissen. Das stimmt. Na, dann lass uns kurz nochmal für die zweite Runde nochmal in die andere Richtung gucken, denn also das ist jetzt natürlich sehr, weil wir, glaube ich, beide da selber vom gleichen Ufer auf diese Geschichte gucken, das eine. Das andere ist ja, es gibt ja auch gefährliche Fragen, die, sagen wir mal, in eine ganz andere Richtung tendieren. Also mir fällt da sofort ein gewisser Herr Sarrazin, der also durch die Art und Weise, wie er seine Fragen formuliert, wir hatten das am Anfang schon ein bisschen, dass also so suggestive Fragen extrem gefährlich sein können, weil sie anscheinend nur bestimmte Antworten zulassen. Also es ist ja nachgewiesen, dank Statistiken, dass das größte Problem die AusländerInnen in Deutschland sind. So, ne? Zum Beispiel. Was müssen wir denn jetzt wohl mit diesen machen? Ja, das ist halt so eine typische Frage, die ganz gefährlich sein kann, weil wenn man unterschätzt, dass also Fragen diese Macht haben, auch bestimmte Antworten wirklich den Leuten aus der Nase zu ziehen, dann ist man auf einmal ganz schnell eben wieder weg von dem, was man nämlich eigentlich haben will, nämlich offene Fragen zu haben. Und scheinbar offene Fragen sind vielleicht sogar das Gefährlichste für eine Gesellschaft, würde ich fast sagen. Ja, also ich meine, vielleicht auch nochmal dann ergänzen, eklig wird es ja genau in dem Moment, wo dann diese Menschen für sich in Anspruch nehmen, dass man das ja nochmal sagen wollen wird oder fragen wollen dürfen wird. Dass man sagt, man wird ja wohl nochmal fragen dürfen. Ja? Also sich letztlich genau auf diese liberale Fragenkultur, die wir beide gerade sozusagen auch sehr positiv bewertet haben, beziehen. Gleichzeitig aber daraus das Recht ziehen, Fragen zu stellen, die eben genau dieser Offenheit der Frage und der Möglichkeit der Antwort widersprechen. Weil sie nämlich zum einen sagen, in diesen Fällen dann zum Beispiel, die Antwort liegt nur in der Statistik. Und diese Antwort ist dann eindeutig. Und deswegen ist sozusagen, verweist die Frage ja nur auf die Statistik. Aber gleichzeitig alle anderen Fragen, die man sich stellen müsste, sondern wie kommt diese Statistik zustande? Warum halten wir diese Statistik eigentlich für aussagekräftig? Wer hat diese Statistik eigentlich erstellt? Ist das überhaupt sozusagen eine Frage, die statistisch beantwortet werden kann? Oder müssen wir da nicht sowieso irgendwie die Statistik dann auch aus dem Bereich der Antwort sozusagen zumindest relativieren mit anderen Quellen, anderen Formen der Beantwortung? Und das Gefährliche daran ist ja genau wieder diese Einschränkung, die da ist. Also ich stelle eine Frage und lege nahe, dass diese Frage nur statistisch beantwortet kann. Und jeder, der sozusagen Kritik daran äußert, dass die Statistik diese Frage, die ich stelle, überhaupt beantwortet oder die richtige Antwort liefert, dem werfe ich dann vor, dass er Gutmensch ist oder Multikulturalist und alles, was dann sozusagen die Debatte irgendwie auch am Ende von den wesentlichen Fragen irgendwie wieder ablenkt. Natürlich würde ich auch sagen, kommt es zum Moment der Frage natürlich auch immer die Frage, wer stellt eigentlich welche Fragen? Also, aber da sind wir genau wie diesem Problem, wir Fragen sind immer auch eine Frage der Position, aus der heraus die gestellt werden. Der Lehrer, der eine Frage stellt, hat einen anderen Status als der Schüler, der eine Frage stellt. Und in unserer Gesellschaft gibt es dann einfach auch gewisse Menschen, die sagen, gewisse Fragen stellen dürfen und das sehr instrumentell auch tun. Also es ist ja dann auch quasi, da geht es ja auch weniger um jetzt wirklich die Antwort der Frage, sondern um eine gewisse politische Hand, also um politische Strategien, die da gefahren werden. Und natürlich auch ist problematisch in dem Fall die Frage der Differenz, also auf welche Gruppen und welche Differenzen führt man eigentlich mit einer Frage ein. Also eine Frage, die auch sozusagen ihre Begrifflichkeiten selber nicht wieder in Frage stellen lässt, sondern die so als Existenzen irgendwie ausweist, ist insofern dann genau, wenn sie die Diskurse darüber, was sie eigentlich voraussetzt, verunmöglicht, wieder gefährlich. Ja. Also das ist halt eine Frage, die darauf abzielt, quasi ganz viele Fragen unmöglich zu machen. Und da würde man vielleicht sagen, gefährliche Fragen sind all die, die versuchen, die möglichen anderen Fragen zu beschränken. Gut. Okay, letzte schnelle Runde. Wir müssen ein bisschen schneller Schluss machen, als ich eigentlich wollte, aber so ist es im echten Leben halt. Die letzte Frage ist an dich jetzt. Es gibt ja interessanterweise auch Antworten, und das, wie das halt immer so schön ist, es ergibt sich ja auch aus unserem Gespräch jetzt heraus. Es gibt nämlich auch dogmatische Antworten, die dann keine weiteren Fragen zulassen. Mhm. Was auch interessanter Umstand ist. Insbesondere fällt einem da natürlich sofort die Religion ein, wo man also sofort ganz schnell ganz viele Sachen hat, die nicht zu hinterfragen sind und wo auch tatsächlich bis heute im Prinzip sich bestimmte Zusammenhänge erhalten haben. Man denke bloß an die Kreationisten oder an andere Zusammenhänge, wo solche Sachen eben sind. Und die Frage, die damit eigentlich verbunden ist, ist eigentlich auch immer, können dogmatische Antworten auch gut sein? Ja. Also, ich glaube schon, also das ist nicht per se, also nicht jede dogmatische Antwort ist eine gute Antwort. Ich glaube aber auch, dass es gewisse Fragen gibt, auf die jede undogmatische Antwort falsch wäre. Was wäre das? Naja, ich meine, zum einen jetzt könnte man, also ist ja auch dann die Frage, also es gibt einfach, also die Frage zum Beispiel nach Gott, ja. Mhm. Ich würde sagen, jede Antwort, die man darauf geben kann, selbst die Antwort, dass man darauf jetzt keine Antwort geben kann, ist eine dogmatische Antwort. Mhm. Weil das eben überhaupt nicht verifizierbar ist, sondern eine ganz klare Position, also wir sagen, eine Positionierung ist. Also die Frage ist keine Antwort bezüglich der Welt, sondern ist eine Frage meines Standpunkts zur Welt. Mhm. Und ich halte es für in vielen Bereichen für sehr wichtig, Standpunkte einzunehmen, weil Standpunkte auch was mit Verantwortlichkeit zu tun haben. Und das ist häufig, dass es dann besser ist, zumindest auch, also das muss man ja auch nicht immer so sagen, absolut sehen. Eine dogmatische Antwort kann ja selber trotzdem wieder temporär sein. Mhm. Dass ich es für total sinnvoll halte, an manchen Punkten temporär total dogmatisch Antworten zu geben und auch sozusagen sehr dogmatischen Standpunkt einzunehmen. Mich aber gleichzeitig eben damit auch wieder anfällig für Kritik machen muss. Und insofern, glaube ich, ist der Dogmatismus dann eben kein Problem, wenn er sozusagen erstmal als temporäres Phänomen betrachtet werden kann. Also auch wenn das jetzt irgendwie scheinbar paradox zu sein scheint, dass man dogmatisch und temporär dogmatisch ist, aber ich glaube, dass es genau diese Momente sind, also diese Widersprüche gibt, die es auszuhalten gilt. Also also eine Sache, die ich ja sozusagen durchlebe, ist, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel gefragt werde, ob ich vorhabe, irgendwann wieder zu trinken oder so, dann gebe ich die Antwort, nee, nein, also wahrscheinlich nie mehr. So. Und es ist mir aber vollkommen klar, das ist gar keine Antwort, die ich jetzt für alle Zeiten beantworten könnte, sondern es geht vielmehr darum, aus dem jetzigen Zeitpunkt heraus muss ich diese Haltung einnehmen, dass ich das nie wieder tue. Mhm. Und das sozusagen ist wichtig auch sozusagen für andere Antworten, die ich aktuell geben kann und könnte. Das heißt, diese Antwort behauptet eine Vehemenz, die zu diesem Zeitpunkt total notwendig ist, aber deswegen noch nicht beweist oder noch gar nichts darüber sagt, wie das für immer sein wird. Also ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit. Auch bei anderen Fragen taucht das dann nämlich immer wieder auf. Also so, dass man eine dogmatische Antwort ja auch manchmal sozusagen auch so ein Angelpunkt werden kann für eine Argumentation, dass man sich sozusagen an der Stange festhält, die diese Antwort gibt und man plötzlich aber in eine ganz andere Richtung dreht, als man vorher, also weil... Ja, man lebt halt im luftleeren Raum sonst, das ist halt das große Problem, dass die Sprache ja ohnehin, oder allgemein unsere Welt ohnehin hat, dass wenn man sich nicht an, also irgendeinen Punkt als festen Punkt definiert, und dazu gehört eben ein gewisser Dogmatismus, das fängt damit an, dass für die Wissenschaft als ein Beispiel davon ausgegangen werden muss, wenn man denn Wissenschaft als Entität als wahr annimmt, erstmal eine intersubjektive Überprüfbarkeit annehmen muss. Ansonsten es gar keinen Sinn hat, Experimente durchzuführen und so weiter und so fort. Und insofern liegt natürlich in den Dogmen, ist natürlich ein sehr, sehr negatives Wort aus verschiedenen Gründen, aber ich denke nämlich auch, dass es eigentlich eher positiv zu bewerten, wenn man es denn sinnvoll an den richtigen Stellen verwendet, um etwas anderes Gutes zu tun. Nee, genau, ich denke auch, wäre es vor allen Dingen, weil quasi eine Frage und Antwort ja sozusagen nicht immer alles sagen, was zu einem gewissen Zeitpunkt hätte gesagt werden können. Also die Antwort verrät ja gar nichts sozusagen über, also oder selten irgendwie was über all die möglichen Annahmen, die notwendig sind, damit diese Antwort getroffen werden kann. Also angefangen, dass wir gleiche Sprache sprechen, bis hin zu, dass es eine Instanz gibt, die ich nenne, die sozusagen beantwortungsfähig ist. Das sind sozusagen ganz banale, also grundsätzlich irgendwie Sachen, die jede Antwort voraussetzt, aber nicht explizit machen muss. Mhm. Und vielleicht sind genau diese Fragen, die sozusagen am Ende auf dogmatische Antworten oder das, was wir klassischerweise als dogmatische Antworten jetzt, definieren oder beziehungsweise bezeichnen oder begreifen, vielleicht genau eben die Fragen, die auf diese Grundpfeiler unserer Haltung zur Welt verweisen. Mhm. Und insofern ist es dann auch manchmal wichtig, dass Leute insofern in Anführungszeichen zu provozieren, dass sie dogmatisch werden müssen, damit quasi dieser Dogmatismus, der latent in ihren Antworten immer mitschwingt, plötzlich auch mal explizit gemacht werden kann. Und genau in dem Moment, wo quasi er explizit ist, kann er ja selber wieder befragt werden. Und kann dort, kann überhaupt wieder eine gewisse Dynamik reingebracht werden. Also insofern, glaube ich, kommt gar keine Antwort ohne irgendwie mitgegebene dogmatische Antworten aus. Was aber jetzt nicht gesagt wird, dass alles immer auch dann kein Problem wird, wenn man den Dogmatismus nicht in die Ewigkeit einschreibt. Wenn man den Dogmatismus nicht dogmatisch betrachtet. Ja, also wenn man jetzt sagen, Dogmatismus eher als so eine, vielleicht eine Gewichtsfrage versteht. Also dann gibt es halt Antworten, die sind 5 Tonnen schwer und es gibt Antworten, die sind federleicht. Mhm. Aber, Entschuldigung, spannend wird es dann halt, wenn man Fragen stellt, die Antworten hervorbringen, die schwer sind. Wenn man leichte Antworten kann man immer geben. Das ist wahr. Okay, dann sind wir eigentlich durch. Hast du noch letzte Worte? Einen wunderschönen Tag der Befreiung an alle. auch das sozusagen ein Tag, an dem man feiern kann. Nicht nur der 1. Mai ist ein schöner Tag zum Feiern und Kämpfen, sondern auch der Tag der Befreiung ist immer wieder jedes Jahr eine Feier wert. Und da wünsche ich insofern allen einen schönen Tag der Befreiung und schöne Feiertage jetzt morgen und vielleicht der Brückentag danach und freue mich auf die nächste Woche. Ich mich auch. Ihr findet unseren Podcast im Internet unter fragen.openmedi.de. Da gibt es die Möglichkeit auch zu kommentieren und unseren Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr Feedback habt, Fragen habt, Verbesserungsvorschläge, wir sind gerne bereit, das aufzunehmen und uns da Gedanken zu machen. Haben wir jetzt auch wieder gemacht. Und wir sind gespannt. Bis nächste Woche. Tschüss.